WDR 5. Neugier genügt. Quest entscheidet darüber, ob ich nach Neuseeland einreisen darf. Der feinen Nase der Beagle-Hündin entgeht nichts. Haben Sie Obst oder Fleisch dabei? An der Leine der Zollinspektorin Karina arbeitet sich Quest durch die Gepäckstücke der Reisenden. Am Flughafen von Auckland wacht ein ganzes Hundebataillon über Neuseelands Jungfräulichkeit. Neuseeland ist eine Insel, die wir beschützen müssen, sagt Brad Hickman, der Chef des Hundebataillons. Wir versuchen, Insekten fernzuhalten, aber auch gefährliche Viren und Erreger in Esssachen. Die Hunde können alles aufspüren, Obst, Gemüse oder Fleisch, alles, was gefährlich ist. Gefährlich ist, was die neuseeländische Natur aus dem Gleichgewicht bringt. Als die weißen Siedler auf die Inseln kamen, schleppten sie massenweise Schädlinge ein. Das Opossum zum Beispiel ist bis heute eine Plage in den Wäldern Neuseelands. Wenn Quest etwas findet, dann wählt sie nicht. Sie wedelt aufgeregt mit dem Schwanz und Karina fragt dann ganz freundlich, ob man vielleicht irrtümlicherweise Lebensmittel im Gepäck habe. Dieser Irrtum kann teuer werden, mindestens 400 Neuseeland-Dollar, also 250 Euro. Mich lässt Quest passieren und ich darf einreisen nach Neuseeland. Auckland empfängt mich in spätsommerlicher Atmosphäre. Es ist warm, die Sonne scheint und auf den Straßen herrscht eine gut gelaunte Einkaufsatmosphäre mit Straßenmusik. Auckland ist die größte Stadt von ganz Polynesien, einem Gebiet fünfmal so groß wie Europa. Hier, in der Metropole der Nordinsel Neuseelands, leben aber nur etwa 1,4 Millionen Menschen. Polynesier, Asiaten, weiße Neuseeländer, die sogenannten Pakehas und die Urbevölkerung, die Maori. Mit einem bin ich am nächsten Morgen verabredet, Bill Hoepa. Bill erwartet mich im Hafen. Wir chartern ein Boot und fahren bei schönstem Wetter zum Fischen hinaus in den spiegelglatten Hauraki-Golf. Bill Hoepa ist der Ronaldo des Angelsports. Tatsächlich ist er weltberühmt, denn er hat eine todsichere Angelmethode. Dafür hat er die Fangmethoden und Kalender seiner Vorfahren studiert. Ich habe diese alten Kalender ausprobiert und sie haben funktioniert. Und in den letzten 50 Jahren habe ich meinen eigenen Kalender entwickelt. Alles eine Frage des Mondstandes, meint Bill, dann geht's wie von selbst. Bill ist der Typ gemütlicher Großvater, ein dunkelhäutiger Maori mit dicken, buschigen Augenbrauen. Seine Vorhersagen stehen jeden Tag in der Zeitung. Heute beißen sie zwischen 5 und 6. Ich schaue auf die Uhr, in 5 Minuten also. Bill präpariert meine Angel und schaut hinauf in den Himmel. Wenn der Mond direkt über uns steht, geht's los. Keine 2 Minuten später hängt der erste Fisch am Haken. Genau pünktlich. Das ist ein Snapper, der berühmteste Fisch, den wollen alle fangen. And that, my friend, is the snapper. Prize fish. Everybody in New Zealand will try to catch these things. Dann geht's Schlag auf Schlag. Und nach einer halben Stunde liegen 12 fette Snapper in der Kühlbox. Das liegt nicht nur an Bills Maori-Kalender, sondern auch an seiner goldenen Regel. Die Leute fragen mich immer, Bill, warum fange ich nichts? Meine Regel heißt, Augenbrauen hoch, denn dann bist du happy. Wenn du verbissen aussiehst, dann haben die Fische Angst. Mit den Augenbrauen oben geht's einfach besser. Bills Maori-Weisheiten waren lange Zeit unerwünscht in Neuseeland. An den Fischereirechten zeigte sich die Zerrissenheit der Gesellschaft. Der Vertrag von Waitangi, das Gründungsdokument des modernen Neuseelands von 1840, garantierte den Maori zwar Fischerei- und Landnutzungsrechte, Aber es dauerte gute 150 Jahre, bis sie sie endlich wirklich erhielten. Heute sorgt sich Bill nicht mehr um die Gleichbehandlung. Er fürchtet um den Snapper generell. Denn die riesigen Fischfangflotten machen auch um Neuseeland keinen Bogen. The main fish in the Waitemata Harbour is snapper, very popular. Kauai, sleek little fish, very fast. Hauptsächlich gibt es hier Snapper. Dann den kleinen, flinken Kauai, den Kingfish, der ist 10-mal so groß. Und Trevally, der schmeckt auch sehr gut. Und um die rauszuziehen, muss man nur in die Zeitung schauen. Niemand hat heute etwas gefangen. Die sind zurück, als wir erst raus sind. Du musst halt wissen, was du tust. Und ich habe heute einen Fisherman aus dir gemacht. Bill fährt mich mit seinem Boot nach Rangitoto. Rangitoto liegt in Sichtweite von Auckland und ist die jüngste Insel Neuseelands, nur etwa 600 Jahre alt. Entstanden durch einen Vulkanausbruch. Der Vulkankegel ragt fast kreisrund aus dem Meer. Dicke schwarze Lavaströme liegen erstarrt in der gleißenden Sonne. Es ist brüllend heiß im Inselinnern. Dennoch ist Rangitoto bewohnt. Unten am Strand stehen kleine historische Bruchbuden, sogenannte Badges. Das Fenster ist kaputt. Ich muss ein neues Glas einsetzen. Nur eine von vielen Arbeiten. Um die kleinen Schönheitsreparaturen ist Rick Shaw zu beneiden. Er ist der Besitzer der schönsten Badge auf Rangitoto. Ein einfaches Holzhaus, halb versteckt unter Bäumen und trotzdem weithin sichtbar wegen seiner Farbe. Ein kräftiges Türkis. Manche mögen die Farbe, andere überhaupt nicht. Aber meine Badge war schon immer Türkis. Das muss so bleiben. Der Grund leuchtet mir ein. Ricks Wochenendhäuschen ist eine von 33 historischen Badges mit Traumblick auf die Skyline von Auckland. Den Sky Tower, das Wahrzeichen der Stadt, und die glitzernden modernen Fassaden. Ricks Häuschen spiegelt den Pioniergeist der frühen Siedler wider. Denn eine Badge ist laut Definition ein selbstgebauter Schuppen auf einem Grundstück, das einem nicht gehört, zusammengezimmert mit Materialien, die man entweder geliehen, gefunden oder gestohlen hat. Kein Wunder, dass auch Rick Ärger mit den Autoritäten hat. A few years ago we got letters of eviction from the government. Vor ein paar Jahren wollte die Regierung uns rausschmeißen. Aber weil sich alle Eigentümer sehr um ihre Badges kümmern, hat man uns eine Art Hausmeisterstatus gegeben. Die Uhr wird aber irgendwann ablaufen. Es sieht aber eher so aus, als wäre die Uhr stehen geblieben. Die meisten Gegenstände sind genauso historisch wie die Badge selbst. Rick zieht zwei verrostete Keksdosen aus dem Regal. Das könnte die Krönungszeremonie der Königin sein oder die Geburt von Prinz Charles, da auf dem Deckel. Ich sollte die Dosen wegwerfen, aber es geht nicht. Ich muss sie einfach behalten. Mit dem Bus fahre ich knapp 250 Kilometer weiter nach Süden, nach Rotorua. Hier schlägt das Herz der Maori-Kultur. Und tatsächlich liegen an jeder Ecke massenweise Prospekte aus. Ich entscheide mich für Te Puia, eine Art Maori-Erlebnispark. Das ist in Wirklichkeit ganz nett gemeint, denn ich befinde mich in einer traditionellen Begrüßungszeremonie. Nur sind die Maori immer ein ziemlich kriegerisches Volk gewesen und so ist der Willkommensgruß zunächst reine Abschreckung. Ein tätowierter Krieger kommt drohend auf die Besuchergruppe zu, schwingt eine Lanze und verzieht das Gesicht zu angsteinflößenden Grimassen. Dazu streckt er seine Zunge heraus, was alles in allem keinen sehr einladenden Eindruck macht. Schließlich legt er einen Farnzweig auf den Boden. Als Zeichen unserer friedlichen Absicht hebt ein Abgesandter unserer Besuchergruppe den Zweig auf. Damit ist der Krieger zufrieden und mit einem Klaps auf den Oberschenkel heißt er uns willkommen. Diese wirklich sehr eindrucksvolle Performance ist Teil eines Showprogramms, das zweimal täglich in Tipuja stattfindet. Sicherlich nicht jedermanns Sache, aber es vermittelt einen Eindruck von den wilden Zeiten der Maori, und der Maori-Clan bekommt Geld in die Kasse. Und damit ich hautnah begreife, was es heißt, ein Maori zu sein, treffe ich Tiki. Er will mir den Kriegstanz der Maori beibringen, den Haka. Haka bedeutet, sich darauf einzustellen, jemanden zu töten oder getötet zu werden. Tiki Tane ist ein massiger Kerl mit kahlrasiertem Schädel, dem ich das mit dem Töten leicht abnehme. Bevor er mir den Haka beibringt, schickt er ein Gebet zu seinen Ahnen. Alles, was die Maori tun, ist irgendwie spirituell, sogar das Töten. Wir setzen uns vor eine Tafel, auf die Tiki den Text geschrieben hat. In dem Gesang geht es eigentlich um eine Frau, erklärt er. Die Frauen stehen bei den Maori immer hinter den Männern, aber nicht, weil sie unwichtiger sind, sondern weil sie ihnen den Rücken stärken. Wenn Tiki mein Feind wäre, würde ich sofort die Flucht ergreifen. Ich übe vor einem Spiegel, aber bei meinen Grimassen bekommen echte Krieger nur einen Lachanfall. For the country itself, for New Zealand, the haka, especially this haka with their famous All Black rugby team. Der Haka ist weltbekannt, vor allem durch unser Rugby-Team, die All Blacks. Ich denke, jeder kann da das kriegerische Temperament der Maori spüren. Vor wenigen Jahrhunderten haben wir uns noch gegenseitig bekriegt, und diesen Kampfgeist haben wir noch immer in uns. Ja, Tiki hat ihn bestimmt, ich aber nicht. Trotzdem druckt er mir jetzt mit einer Schablone Tattoo-Muster ins Gesicht. Ein Maori-Kostüm mit Bast- und Blätterwerk habe ich auch schon an. Naja, als Kölner bin ich es ja gewohnt, mich zu verkleiden. Und dann geht's los. Das wäre geschafft. Und Tiki ist sogar ganz zufrieden mit mir. Rotorua stinkt übrigens gewaltig. Nach faulen Eiern. Überall Schlammvulkane und vom Schwefel gelb gefärbte Böden. Es brodelt und zischt. Denn quer über die Nordinsel verläuft ein vulkanischer Rücken. Und der sorgt für interessante Einblicke sozusagen ins Innere der Erde. Ein Geysir schießt kochend heißes Wasser aus dem Boden. Ganz in der Nähe bin ich mit dem berühmtesten Koch Neuseelands verabredet, mit Charles Royal. Charles macht das, was er neben Kochen am liebsten mag. Er kämpft sich durch den dichten neuseeländischen Busch, immer auf der Suche nach Nahrung. Mako Mako. High in Vitamin C. Maku Maku, das ist reich an Vitamin C. Captain Cook hat das seiner Crew gegeben, als er hier ankam. Als Tee. Es hilft gegen Skorbut. Charles ist viel kleiner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nicht so massig wie Tiki. Aber ein Tattoo hat auch er. Am Ohr. Er sucht das Wappengemüse des Landes. Farn. Es gibt über 300 Farnarten in Neuseeland, so viele wie sonst nirgends. Aber nur 7 sind essbar. Essen kannst du die auch, aber sie sind giftig und verursachen ziemliche Übelkeit. Und können tödlich sein. Charles schickt mich los, ich soll auch einen essbaren Farn finden. Pico Pico, für unser Abendessen. I can see 3. Ich sehe 3 von hier aus. Du musst genauer suchen. Sehr aufmunternd. Und wenn jetzt der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass ich ausgerechnet einen der giftigen Farne finde? Steck die Farnblätter unter deine Achsel und marschier ein bisschen durch den Wald. Wenn du einen Ausschlag bekommst, dann sind sie giftig. Where is it? Now see the green one, right? You got your hand. The green one. Okay. Unser Abendessen ist halbwegs gesichert. Charles überrascht mich mit einem Geständnis. Wir waren Kannibalen. Das war das einzige Fleisch, das wir hatten. Früher waren wir perfekt angepasst an die Natur. Wir hatten keine Probleme mit Diabetes zum Beispiel. Auch Masern oder Mumps kannten wir nicht, bevor die Einwanderer kamen. Diseases like measles or mumps or anything like that. When nothing like that was here until the settlers arrived. Now, you know, we've got one of the highest stats when it comes to diabetes and heart disease. So. Heute haben wir eine der höchsten Raten an Diabetes und Herzkrankheiten weltweit. Wir müssen wieder zurück zur Natur finden. Denn da gibt es nicht nur schmackhafte Farne, sondern auch gute Medizin. This is called Mangio and it's really good for diabetes and I'm a diabetic. Mangio ist gut gegen Diabetes. Ich habe selber Diabetes, deshalb nehme ich es jeden Tag als Tee und brauche seither kein Insulin mehr. Das spricht eindeutig für die Maori Apotheke. Aber Charles hat noch mehr parat. This is Pitika Vine. Das ist Pitika Wein. Für uns ist das reine Energie. Sehr erfrischend. Ich bin froh, dass wir es gefunden haben. Rein in die Tasche damit. Very refreshing. Zusammen mit allen anderen Sachen aus dem grünen Supermarkt und seiner Apotheke. In the bag it goes. Kawa Kawa is good for your heart and thinning your blood. Kawa Kawa ist gut fürs Herz und zum Blutverdünnen. Und wenn man mal zu viel Kawa-Kawa hatte, dann hat Charles gleich das Gegenmittel parat. Karamu. Am wunderschönen Lake Taravera hat Charles ein mobiles Küchenstudio aufgebaut. In zwei Pfannen bereitet er alles zu, was wir gefunden haben. Dazu auch das Wahrzeichen Neuseelands. Einen faustgroßen, schneckenhausartig zusammengerollten Black Fern. Und der hat eine ganz besondere Wirkung. Der signalisiert deinem Gehirn, dass du satt bist. Das Potenzial der Maori-Küche liegt für Charles übrigens darin, sie mit anderen Küchen zu verbinden. Sie ist modern, gesund und wir können damit eine neue Küche kreieren. Traditionell und modern eben. Some sausages, which I just got from the local supermarket. Die Würstchen habe ich aus dem Supermarkt. Zufrieden sitzen wir dann nebeneinander am Ufer des Taravera-Sees. Ich hatte wirklich Hunger, aber nach dem Black Fern bin ich satt. Es funktioniert also. Und ich habe auch keinen Hunger mehr. Ob es jetzt am schwarzen Farn lag oder an einem der 300 grünen Farne, oder an Pico Pico, Maku Maku, Mangio Mangio, Kawa Kawa, Karamu Karamu. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.